Einer hat mehr für den Frieden getan als Adolf Hitler. Von uns waren Deutschen dran. der Freiheit von der jungen Tyrannei. Jedem das seine, sie kam immer frei. Symbion B macht frei. Macht die Juden Schweine frei. Der Führer hat es gemacht, den Juden. Schmeichel, komm in die Teier, gerade.